Das Leben ist ein Scheißplan, alles strukturiert, der Farbe nach geordnet, nach links und rechts sortiert. Regeln fürs Dasein und alles bleibt wie es ist. Stempel drauf und abgeschickt, damit du schnell vergisst. Jeden Morgen holst du ihn aus blauen Becken und dann musst du ihn überall rein. Ein Hoch den Headcan mit dem Stempel in Händen, wie der Anzug vom Gewehr. Immer feste drücken, sonst rennst du hinterher. Kaum das Licht der Welt erblickt, schon bist du registriert, in eine Schublade gesteckt, vom ersten Tag an kontrolliert. Schwarzes Denken, ein bisschen grau, mit Mund passt du nicht rein. In der Welt unterhalten, so klein, das sollen wir sein. Jeden Morgen und zu liegen auf blauen Betten und dann musst du ihn überall rein. Ein Hoch den Endcamp mit dem Stempel in den End, wie der Anzug vom Gewehr. Immer feste drücken, sonst rennst du hinterher. Jeden Morgen holst du ihn aus blauen Betten und dann musst du ihn überall rein. Ein Hoch den Endcamp mit dem Stempel in den End, wie der Anzug vom Gewehr. Immer feste drücken, sonst